Wir sind des Heilands Himmelsblumen, die er von ganzem Herzen liebt und denen er, was sie bedürfen, für alle Tage freundlich gibt. Er schützt vor Kälte uns und Regen, und wenn der Böse uns erschreckt, so ist er da, um uns zu helfen und seine Heilandshand uns deckt. Und will uns jeder Sturm zerknicken und zucken Blitze immer zu. Er streckt uns seine Hand entgegen und bringt uns liebevoll zur Ruhe. Die Blümlein dürfen nicht verkümmern, er gießt sie selbst mit eigener Hand, gibt ihnen Kraft zum frohen Wachsen und auch den rechten Sonnenstand. Und kommt der Abend, sind wir müde, dann ruhen die Blümlein gerne aus. Und an dem letzten Abend kommt er und holt uns selber still nach Haus. Dann pflanzt die Hand des Himmelsgärtners die Blümlein ewig droben ein. Wir sind des Heilands Himmelsblumen und er ist unser Sonnenschein.